Ostfront ist in Bewegung. Ostfront ist in Bewegung. Ostfront ist in Bewegung. Ostfront ist in Bewegung. Ostfront ist in Bewegung. Dann rollen die Nachschubkolonnen und die Panzer. Auf der Seite bilden sie die unüberwindliche Front. Seite. Kameraden auf dem Reich. Kameraden auf dem Reich.